Deutschlandfunk Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist heute Günther Jansen. Diese Sendung steht ganz im Zeichen einer einzigen Gruppe. Ende der 60er, Anfang 70er Jahre gehörte sie zu den erfolgreichsten in den Vereinigten Staaten, hatte mehrere Nummer 1 Hits, war einer der Höhepunkte beim Woodstock Festival und trug damals zur allgemeinen Popularität einer Musikrichtung bei, die es vorher so noch nicht gegeben hatte. Funk. Bis 3 Uhr dreht sich hier alles um Sly and the Family Stone. Im Laufe ihrer Karriere besetzten Sly and the Family Stone 3-mal die oberste Position der Single-Hit-Paraden in den USA. Zum ersten Mal im Februar 1969 mit Everyday People. Auch vorher hatten sie schon bekannte Stücke und waren auch schon in den Charts vertreten. Beispielsweise ein Jahr früher mit Dance to the Music. Aber erst diese dritte Single schaffte es bis ganz nach oben. Sly and the Family Stone wurde 1967 gegründet. Neben Sly als Sänger, Gitarrist, Keyboarder und überhaupt als Kopf der ganzen Band gehörten 2 Geschwister dazu, Bruder Freddy, Leadgitarre, sowie Schwester Rosie, E-Piano. Dazu Cousin Larry Graham am Bass, soweit zu dem Verwandten. Daneben noch die Trompetenspielerin Cynthia Robinson, Schlagzeuger Greg Errico und der Saxophonist Jerry Martini. In dieser Besetzung hatten sie ihre größte Zeit. Schon ab 1971 begann die Gruppe zu zerfleddern. Immer mehr stiegen aus, kamen zum Teil wieder zurück. So 1979, als Sly bei einer neuen Plattenfirma eine Art Comeback versuchte. Mit nur mäßigem Erfolg. Aus dieser späten Zeit hier eins der unbekannteren Stücke heute im Programm. Remember Who You Are. Say what they few that think it's crazy. Confused with peace of mind. They must know you're hearing everything they say. Giving you more the reason to keep on doing it your way. You shouldn't. Very little chance to grow. Hurting when you know you wouldn't. No when, no place, no show. Somebody else's medicine could be a poison to you. But you can always bet it some. Cause when you pay, you play. Sly Stone wurde als Sylvester Stewart geboren am 15. März 1944 in Dallas, Texas. Die Familie zog in den 50er Jahren nach Kalifornien um, und zwar in die Bay Area von San Francisco. In allen Biografien über Sylvester Stewart, Sly Stone, liest man, dass er sich von klein auf am allermeisten für Musik interessiert hat. Gospel, Rhythm and Blues, alle Arten von Popmusik. Er hatte schon als Teenager mehrere eigene Gruppen, produzierte als 19-Jähriger für das Autumn-Plattenlabel und verdiente sein Geld als Radio-Disc-Jockey. Seine Programme waren deshalb ungewöhnlich, weil er alles querbeet spielte. Damals gab es ja noch strikte Trennung zwischen schwarzer und weißer Musik, Pop und Soul. Aber Sly Stone ignorierte diese Abgrenzung und spielte Mitte der 60er Jahre zum Beispiel Bob Dylan und James Brown direkt hintereinander. So wurde er zu einem der populärsten DJs der Bay Area. Sein Hauptziel war aber immer, selbst Musik zu machen. Also gründete er 1966 die Stoners. Da war schon Cynthia Robinson, Trompete, dabei. Die anderen kamen aber erst ein Jahr später dazu, dann als Sly and the Family Stone in der Besetzung, die ich vorhin genannt habe. 1969 spielten sie auf dem Woodstock Festival mit Riesenerfolg. Vor einigen Jahren kam mal eine CD heraus mit bis dato unveröffentlichten Konzertmitschnitten, die also nicht im Film oder auf Platte erschienen waren. Und bei diesem Woodstock-Nachschlag waren auch Sly and the Family Stone dabei. Mit diesem Stück, Love City. A word. Now the word is love. won't do you no harm. We're gonna try to spell love, and it's like this. L! Say O! Let me hear that. B is showtime. Say E! Mit dem Woodstock-Auftritt waren Sly and the Family Stone auf dem Höhepunkt ihrer Popularität, aber die Probleme wuchsen. Druck von Seiten der Plattenfirma, ein Nachfolgealbum zum 69er Stand abzuliefern. Der Versuch der Black Panther, Sly Stone als Sprecher für ihre politischen Ziele zu gewinnen, persönliche Spannung innerhalb der Band, ein neuer, exzessiver Lebenswandel. Früher drehte sich bei Sly Stone alles immer nur um die Musik, 7 Tage die Woche. Jetzt kam viel Geld dazu, das für alles Mögliche ausgegeben wurde. Autos, Schmuck, Häuser, ein Privatjet und nicht zuletzt Drogen. 1970 fielen 26 von 80 geplanten Konzerten aus. 1971 waren es 12 von 40. an ein neues Album war nach Woodstock vorerst nicht zu denken. In den zwei Jahren zwischen 69 und 71 kam nur eine einzige Single heraus, die schaffte es aber immerhin auf Platz 1 und das gleich mit beiden Seiten. Beide Titel also gemeinsam an der Spitze der Hitparade im Februar 1970. Eben davon Everybody is a Star. Hier gleich die andere Seite. Thank you for letting me be myself again. Typisch wie nur irgendwas von Sly and the Family Stone. We'll be right back. Ende 1971 war es endlich soweit. Ein neues Album von Sly and the Family Stone war tatsächlich erschienen. There's a Riot Going On. Anders als der Funk der früheren Jahre, experimenteller, neue Sounds, unter anderem Rhythmusmaschine, andere Songstrukturen, zum Teil ganz rätselhafte Texte und nicht mehr die Mitsingen-Hymnen von früher. Das Album belegte die Nummer 1 Position der LP-Hitparade, eben daraus Brave and Strong. Aber das bekannteste Stück kommt jetzt. Gleichzeitig die dritte und letzte Nummer 1 Single für Sly and the Family Stone. Dezember 1971 kennt jeder Family Affair. Somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good and mom. It's thicker than the mud. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. Oh, the affair. What the affair. Still checking each other out. Hey, nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. Uh-huh. You can't leave 'cause your heart is there. But you can't stay 'cause you've been somewhere else. You can't cry 'cause you look broke down. But you're crying anyway 'cause you're all broke down. It's a family affair. It's a family affair. Oh, yeah, a family affair. Family affair. running away to get away. Ha ha ha ha, you're wearing out your shoes. Look at you fooling you, making blues of night and day. He he he he, you're stretching out your dues. Oh, baby, making baby. Oh, wow. Das waren jetzt drei Stücke hintereinander. Die ersten beiden aus dem Album There's a Riot Going On, und zwar Family Affair und Running Away. Danach Babies Making Babies, das war schon vom Nachfolgealbum Fresh, erschienen Mitte 1973. Inzwischen hatten Bassist und Schlagzeuger die Gruppe verlassen. Larry Graham gründete seine eigene Band, Graham Central Station. Sein Nachfolger am Bass hieß Rusty Allen. Andy Newmark saß wiederum für Greg Errico am Schlagzeug. Am bekanntesten aus Fresh ist noch If You Want Me to Stay, eigentlich die letzte einigermaßen erfolgreiche Single für Sly and the Family Stone, immerhin Platz 12 in den Vereinigten Staaten und bei uns nochmal Mitte der 80er Jahren zu Ehren gekommen, damals durch die Coverversion der Kölner Unknown Cases. Die hatten sich das als Nachfolgetitel für ihren Hit Masimba Bele ausgesucht. Hier aber natürlich das Original, If You Want Me to Stay. Me to stay, I'll be around today to be available for you to see. I'm about to go, and then you'll know for me to stay. I got to be me. You'll never be in doubt, that's what it's all about. You can't take me for granted and smile. Come on, please. Reaching me by phone, because I promise I'll be gone for a while. When you see me again, I hope that you have been the kind of person that you really are now. You got to get in straight, how could I ever be late when you're my woman taking up my time? Oh, how could you ever allow? I wonder pocket for fun, ha ha. When you know that you never number two, number one gonna be number one. I know I'll be good. I wish I could. I get this message over to you now. You shape me again. I hope that you haven't been the kind of person you really are now. I'll be so good. I wish I could get the message over to you now.

Hintereinander If You Want Me To Stay, 1973, ganz regulär erschienen als Single und auf dem Album Fresh. Danach Somebody To You, aufgenommen 1979, während der Aufnahmen für das Album Back On The Right Track, aber damals gar nicht mitenthalten auf der fertigen LP, erst Mitte der 90er Jahre auf einer CD mit zusätzlichen Stücken veröffentlicht. Und bis zum Schluss der ersten Stunde noch einmal etwas aus dem Nummer 1 Album There's a Riot Going On. Eine Art Umdeutung, fast eine neue eigene Version von Thank You for Letting Be Myself Again, der Single, vorhin gehört. Auf dem Album wurde daraus Thank You for Talking to Me Africa. Nach den Nachrichten dann weiter mit Musik von Sly and the Family Stone. Hey! I'm a dream.